Feierabend. Die Garben sind gebunden und Stroh zum Strick gewunden, das Vorhaus blank und rein. Im Hof verhallt ein Hämmern, ein Alter hängt im Dämmern die Fliegenfenster ein. Der Schmiergel stockt in Pfeifen und blank im Trog die Seifen. Auf Borden trocknet Kram. Die Magd, die nimmer scheuert und oft ihr Leid beteuert, schöpft ab den weißen Rahm. Die Nacht tritt ans Geländer, der grüne Kerzenständer rückt leuchtend auf den Tisch. Zu Fleisch und süßen Fladen sind alle gern geladen und bitterem Gemisch.